den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender. Kombinator noch zu hören als Austauschsendung bei Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Die zweite Stunde, hier geht's wie gewohnt weiter mit den Konzerttipps. Und gerade hörten wir Cat Frankie. Cat Frankie ist eine Sängerin aus Australien, wohnt aber seit einigen Jahren in Berlin und tritt auf am Dienstag, den 22. Oktober, auf Kampnagel. Ebenfalls aus Berlin kommt Susie Asado. Susie Asado ist eine Kunstfigur, denn da verbirgt sich Josepha Conrad. Die ist aufgewachsen in Chicago als auch in Frankfurt, aber wohnt seit einigen Jahren auch in Berlin und hat gerade eben mit Onward Aeropuerto eine neue Platte veröffentlicht. Davon der Track Drei Steine. Lampe, Kabel, Glüh, Birne, 4 Uhr morgens, Sicherung raus, lesen in Dunkeln, denken die Stunden, Worte gefunden, Zähne beißen, Stoff, Füße suchen, Boden, ich hab's dir gesagt, heute wird's regnen, Plastik ist hart, die Nacht ist ehen, doch es sind noch drei Steine übrig geblieben von meinem Traum, ich leg sie dir in die Taschen. Morgen gehen wir in den Wald, die Bäume werden warten. Halt meine Hand, so steht's in den Karten. Ich dachte, ich wüsste den Weg. Ich dachte, ich höre Schritte. Ich dachte, ich hätte dich gefunden. Ich dachte, der Zaun ist die Mitte und wir wären schon fast da. Wir wären greifbar. Die Luft wäre ganz klar und es wäre Januar. Es wäre Januar, doch es sind noch drei Steine übrig geblieben von meinem Traum. Ich leg sie dir in die Taschen. Morgen gehen wir in den Wald, die Bäume werden warten. Halt meine Hand, so steht's in den Karten, so steht's in den Karten. Drei Steine, ein Track von Susie Asado. Ihr könnt sie live erleben und zwar Mittwoch, den 23. Oktober in der Deichdiele, das ist drüben in Wilhelmsburg. Im Freundlich und Kompetent in Winterhude tritt auf Roxanne de Bastion am Mittwoch, den 23. Oktober. Hier ihr Track Red and White Blood Cells. Will you forgive me? You can't trust my sense of direction. Will I forgive me? I can't trust my immune system. Because it's you and me and red and white blood cells. It's between you and me and red and white blood cells. Your agenda hit me right on the head. I can't pretend anymore. Give me apple juice and paracetamol. Because it's you and me and red and white blood cells. It's between you and me and red and white blood cells. And they dance, dance, dance, dance. And they dance, dance, dance, dance. And they dance. and they dance, dance, dance, dance. It's between you, you and me and red and white, white blood cells. It's between you, you and me and red and white, white blood cells. It's always you. Roxanne de Bastion hier im, ja, weiß ich auch nicht, mit den Red White Blood Cells hat sich nicht so ganz angefreundet, glaube ich. Die Künstlerin könnt ihr live erleben am Mittwoch, den 23. Oktober im Freundlich und Kompetent. Am gleichen Tag dann der Konzerttipp der Woche, und zwar Splash, eine Band aus London, spielen im Turmzimmer im Übel und Gefährlich. Hier schon mal ein Track von ihnen. Ja, das waren Splash mit ihrem Track Feels Like You. Die Band ist zu viert, kommt aus London und sind gerade mal erst seit einem Jahr zusammen, haben aber gerade eben ihr Album Comfort, ihr Debütalbum, veröffentlicht. Zwei der Jungs kommen aus Neuseeland und so ein bisschen Kiwi-Sound kommt auch raus und so ein bisschen Flying Nun 80er-Verweise gibt es hier auf jeden Fall rauszuhören bei Splash, wo sie natürlich auf keinen Fall retro klingen, sondern ja eigentlich so unbeschwert wie The Clean und The Chills, damals großartige Bands, in deren Tradition Splash sicherlich stehen. Die spielen am Mittwoch, den 23. Oktober, im Übel und Gefährlich im Turmzimmer. Von ihnen hier ein weiterer Track, Green and Blue. Das waren die großartigen Splash, allerdings anderer Track, als ich eigentlich spielen wollte, aber das macht überhaupt nichts, weil auch der war ziemlich großartig. Strange Fruit von Splash von ihrem Album Comfort. Das Quartett aus London spielt live in Hamburg am Mittwoch, den 23. Oktober im Turmzimmer. Das ganze Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Dann ebenfalls am Mittwoch gibt es ein Konzert im Hafenklang. Dort sind zu Gast Machine Drum. Das ist, glaube ich, auch nur ein Mensch. Ich muss da mal genau nachschlagen. Und wie gesagt, das Ganze live am Mittwoch im Hafenklang. Elektronisches mit sehr ruhigem Sounds teilweise auch dabei. Hier kommt Machine Drum mit Don't Want to Lose You. Want to Lose You, Machine Drum, alias Travis Stewart, ein in Berlin lebender Produzent ist das. Und ihr könnt Machine Drum mit der Musik hier zwischen Drum and Bass, Jungle Rhythmen und einer Prise Soul live erleben. Am Mittwoch, den 23. Oktober im Hafenklang. Donnerstag gibt es dann was zu feiern, und zwar 20-jähriges Bandjubiläum von Guts Pie Earshot. Die Band ursprünglich aus Köln, damals angefangen so als Punkband mit Cello, inzwischen eher so im, weiß ich nicht, Dub- und Techno-Bereich angekommen und natürlich inzwischen auch längst in Berlin ansässig, feiern 20-jähriges und das in der Roten Flora. Hier kommen Guts Pie Earshot mit ihrem Revolt Against. Sind also Guts Pie Earshot, ihr Track Revolt Against. Ihr könnt die Band live erleben und vor allem auch gratulieren zu 20-jährigem Jubiläum, und zwar am Donnerstag, den 24. Oktober in der Roten Flora. Am Freitag dann im Indra spielen Taitur. Taitur, das ist ein Künstler vor den Färöer-Inseln, der gerade eben mit Story Music eine neue Platte veröffentlicht hat, davon der Track Hopeful. Thank you. pull always strikes the right chord. Hopeful when the music stops. Hopeful 'cause I know I'm not the only one. Hopeful. Always gonna be hopeful. Hopeful. That's all I am. Musik mit Exoten-Bonus. Das war der Track Hopeful von Taitour von den Färöer-Inseln. Er macht sich auf den weiten Weg nach Hamburg und spielt am Freitag, den 25. Oktober im Indra. Am kommenden Wochenende findet auf Kampenagel wieder mal das Über-Jazz-Festival statt. 3 Tage lang, von Freitag bis Sonntag, gibt es viel spannende Musik zu erleben. Unter anderem spielen am Freitag Hauschka und auch das Brandbrauer Frick Ensemble, hier zu hören mit dem Track Broken Pieces. Broken Pieces. Das waren Brandt, Brauer, Frick zusammen mit Jamie Liddell an den Vocals. Brandt, Brauer, Frick werden auftreten, ohne Jamie Liddell allerdings, am Freitag, den 25. Oktober auf Kampnagel im Rahmen des Über-Jazz-Festivals. Am gleichen Tag auch dort zu sehen ist Jono McCleary, ein Künstler aus London, der auch irgendwie elektronische Musik macht mit ganz viel Pop- und Soul-Appeal dabei. Hat vor kurzem eine Platte veröffentlicht, eine Single allerdings nur, Fire in My Hands. Haben wir auch schon mal hier gespielt, schon mal gehört. Davon jetzt die B-Seite, Painted Blue, Jono McCleary. Before you see it, I'm painted blue. The temptation to see it through, turning back on what you thought you knew. A fallen angel is coming through. The train is coming as darkness breathes. Feeling summer for all to see. Come back to me and turn your soul into the one you held on to. Was true. Before you see it, I painted blue. The temptation to see it through. Please be well off. The feeling cold. There's no one outside could bear to hold. Turn your soul to the one you held on to. Painted Blue, ein Track von Jono McCleary. Den Londoner könnt ihr live erleben beim Über-Jazz-Festival am Freitag, den 25. Oktober auf Kampnagel. Dann kommen wir zu Samstag, den 26.10. Die Goldenen Zitronen sind in der Stadt und spielen im Grünspan, werden dort ihr neues Album Who's Bad vorstellen. Gab vorhin schon mal eine erste Stunde zu hören. Im Vorprogramm sind zu sehen Die Heiterkeit, ein Damentrio aus Hamburg. Die hier kommen mit dem Titeltrack von ihrem Debütalbum. Also nicht Titeltrack, sondern im Prinzip der Band, der Titel, den, ich rede mich hier wieder im Kopf vom Kragen, der Titel, der den Bandnamen entspricht, Heiterkeit einfach nur. Heiterkeit. geht's mir gut, ich bin bereit. I touch you with my heiterkeit. So viel zu deiner Wohnung, ich alleine reiche nicht, dich niemals vergessen. Ich allein erreicht dich nicht. Gefällt mir gut, ich bin bereit. I touch you with my Heiterkeit. Das war Heiterkeit, ein Song von Die Heiterkeit, ein Damentrio aus Hamburg, die letztes Jahr mit Herz aus Gold ihr Debütalbum veröffentlicht haben und jetzt auftreten vor Programm von den Goldenen Zitronen, und zwar am Samstag, den 26. Oktober, im Grünspan. Im Nachtasyl am gleichen Tag ist Sophia Kennedy zu Gast zusammen mit Carsten Erubik-Meyer. Dazu leider kein Klangbeispiel für euch. Stattdessen nochmal einen Schwenk zum Überjazz-Festival nach Kampnagel. Dort treten auf unter anderem am Samstag Rocket Number 9, ein Londoner Elektronik-Duo, welches schon durch Kooperation mit Fortet und auch Radiohead auf sich aufmerksam machte. Die haben vor kurzem mit Me, You, We, You ihr Debütalbum veröffentlicht, davon der Track Steel Drummer. We'll be right back. Steel Drummer. Ein Track von Rocket Number 9. Und die spielen beim Überjazz Festival auf Kampnagel am Samstag, den 26. Oktober. Überjazz heißt, da wird auch mal gerne über den Tellerrand geguckt und auch viel Elektronisches und Artverwandtes zum Besten gegeben. Genauso auch am Sonntag. Dort unter anderem zu Gast Josie James, der aus der R&B und Soul-Ecke kommt und hier von seinem letzten Album Beginning, No Beginning, No End hieß das Ganze. Der Track Come to My Door, Josie James. Now, since you set out on your own, you told me you had to find something to believe in. Never thought you'd ever leave, but as you walked out the door, I prayed that you would soon find all that you needed. While you're out there on your own, if the rain starts falling, you to know it's all right, it's all right, it's all right. Oh, you can come to my door. I don't mind, I don't mind, I don't mind at all. So long you've been searching now, but still I can see your face. The memory this pain just for a moment. At night I lie sometimes awake in my bed, repeating over and over our conversation. Right now as the moon is shining, I know you're out somewhere and you're doing fine. If you want you to know it's all right, it's all right, it's all right. Oh, you can come to my door. I don't mind, I don't mind. My Door, das war Josie James, der alte Herzensbrecher. Ihr könnt ihn live erleben am Sonntag, den 27. Oktober auf Kampnagel beim Über-Jazz-Festival neben diversen anderen Acts und Künstlern, die da 3 Tage lang auftreten werden. Das ganze Programm am besten online nochmal nachzulesen auf der Kampnagel-Homepage. Am Sonntag dann sind Erdmöbel zu Gast im Übel und Gefährlich. Die Band, ehemals aus Münster stammend, haben gerade mit Kung Fu Fighting eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track Blinker. Es brummt der Endwärter, versteht mein Problem nicht. Ein Junge sagt Kerstin zu seiner Mutter. Wir starten Höllenfeuer, Schiffsschraubenschaum. Man glaubt es selbst kaum, dann kommt ein Tunnel und man blinkt, blinkt, blinkt, blinkt. Schlüsselbund, der beste Köder im Fluss. Forelle im Gleisfeld, die allerschönste Kuh, steigt bei voller Fahrt zu, sie hätte was vergessen. Und das bin ich, im Nachzug der Bedingung, bedingungslosen Liebe, da kommt ein Tunnel und sie blinkt, blinkt. Was ich will, sie will nicht, was ich weiß. Ich will nicht, was ich weiß. Sie weiß nicht, was sie will. Ich weiß nicht, was ich will. Sie will nicht, was sie weiß. Ich will nicht, was ich weiß. Sie weiß nicht, was sie will. Wir wissen nicht, was wir wollen. Wir wollen nicht, was wir wissen. Wir wissen nicht, was wir wollen. Wir wollen nicht, was wir wissen. Es kommt ein Tunnel und man blinkt, blinkt. Erdmöbel mit ihrem Track Blinker vom neuesten Album Kung Fu Fighting. Erdmöbel könnt ihr live erleben. Nächsten Sonntag, den 27. Oktober im Übel und Gefährlich. Am Montag dann sind Churches zu Gast und spielen im Mojo Club. Die gab es in der ersten Stunde schon mal zu hören. Und dann noch ein Tipp. Und zwar in der Knust Bar spielen Francis International Airport, die Band aus Österreich, zu hören hier. Ein Track von dem letzten Album Caché. Song heißt The Right Ones.